Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Römische Reich war eine Kampfmaschine. Aber nicht nur. Rom war auch deshalb so erfolgreich, weil es das viele Fremde, das ihm zunächst in die Quere kam, bereitwillig aufgesogen hat. Menschen, Götter, Sprachen. Unseren Vorfahren hat es nie an Rat und Kühnheit gefehlt. Sie waren aber auch nie zu stolz, fremde Einrichtungen nachzuahmen. Wo sie bei Verbündeten oder Feinden etwas Nützliches sahen, suchten sie es mit größtem Eifer daheim durchzuführen. Sie wollten den Besten lieber nacheifern, als sie zu beneiden. So berichtet im ersten vorchristlichen Jahrhundert der römische Geschichtsschreiber Sallust. Er sieht einen der Gründe für die bemerkenswerten Erfolge seiner Heimatstadt in der typisch römischen Offenheit, von anderen zu lernen. Roms Erfolge muss man schließlich irgendwie erklären. Ganz klein hat es einst angefangen, als Hirten- und Handelssiedlung auf ein paar Hügeln am Tiber, irgendwann im 8. vorchristlichen Jahrhundert. Ein paar Jahrhunderte später ist aus dem Dörfchen eine mittelgroße Stadt geworden, umgeben von einem mittelgroßen landwirtschaftlichen Territorium. Ein Stadtstaat unter vielen anderen auf der italischen Halbinsel, auf der neben Römern, Etrusker und Griechen, Latiner und Samniten und viele andere Völkerschaften leben, die eigene Sprachen sprechen, eigene Kulturen und Götter haben. Sie alle werden im Verlaufe des 5. und 4. und 3. Jahrhunderts vor Christus nach und nach von Rom erobert und unterworfen. Bisher sind die Römer dem klassischen Skript aufstrebender Stadtstaaten in der antiken mediterranen Welt gefolgt. Doch nun beginnen sie davon abzuweichen. Anstatt die eroberten Gegner einfach zu unterwerfen, zu entmachten und zur Tributzahlung zu zwingen, bietet Rom ihnen eine abgeschwächte Form des römischen Bürgerrechts an. Das ist ganz ungewöhnlich, erklärt Konrad Fössing, Professor für alte Geschichte an der Universität Bonn. Es ist schon auffallend, wie früh sich die Römer strategisch Gedanken gemacht haben über die Möglichkeit, zunächst mal Besiegte und Unterworfene, Beherrschte, jedenfalls schrittweise zu Mitprofiteuren an dieser Herrschaft zu machen. Das ist Pragmatismus pur, das kann man schon sagen. Für Rom ist diese Aufnahme von Ausländern in den eigenen Bürgerverband gewissermaßen eine Investition. So gewinnt man nicht nur Steuerzahler, sondern auch Soldaten. In den antiken Demokratien ist das Bürgerrecht immer mit der Wehrpflicht gekoppelt. Bürger sind Soldaten, Soldaten sind Bürger. Je mehr römische Bürger man hat, desto mehr Legionäre kann man ins Feld stellen und mit ihnen weitere Territorien erobern. Das, sagt Konrad Fössing, ist Teil der römischen Strategie. Eine Möglichkeit zu schaffen, die Schicht der Profiteure an diesem Siegeszug Roms zu vergrößern, war absolut notwendig, wenn man, und das ist tatsächlich der römische Zug, sich eben nicht als ein Stadtstaat unter mehreren begreifen wollte, sondern in gewisser Weise expansiv unterwegs war. Und das waren die Römer. Dieses expansive, integrative Modell erweist sich als ungeheuer erfolgreich. Im 2. vorchristlichen Jahrhundert unterwerfen die Römer nicht nur die große und reiche Handelsmetropole Karthago, sie erobern auch Makedonien und andere Nachfolgereiche Alexanders des Großen in Griechenland und Vorderasien. Auf einmal beherrscht ein mittelgroßer Stadtstaat in Italien die gesamte Mittelmeerwelt. Dabei erstreckt sich Roms Integrationswille nicht nur auf Angehörige anderer Völkerschaften. Auch in der übermenschlichen Sphäre herrscht Aufnahmebereitschaft. Im römischen Denken ist das Wohlwollen der Götter entscheidend für den Erfolg der Gemeinschaft. Verläuft etwa ein Kriegszug ganz und gar unglücklich, dann liegt es vielleicht daran, dass die Gegenseite die stärkeren überirdischen Verbündeten hat. Oder vielleicht gibt es anderswo noch eine wichtige Gottheit, die man für die römische Sache gewinnen kann. Auch in diesem Falle handeln die Römer pragmatisch. Sie laden fremde Gottheiten kurzerhand nach Rom ein. Natürlich muss man den himmlischen Mächten auch etwas bieten. Etwa einen eigenen Tempel, besondere Festlichkeiten oder eigene Priester, damit für die Verehrung auch gebührend gesorgt ist. Im Krieg gegen Hannibal, als Rom Schlacht um Schlacht verliert, holt man die kleinasiatische Muttergöttin Kybele mitsamt ihren Priestern nach Rom und erbaut ihr im Herzen der Stadt einen eigenen Tempel. Das Kriegsglück wendet sich. Es gelingt den Römern, Hannibal zu schlagen und den Krieg zu gewinnen. Die neue Göttin hat ihnen zum Sieg verholfen. Anderthalb Jahrhunderte später ist aus Kybele eine römische Institution geworden. Der Redner Cicero, ein Erztraditionalist, betont die fremde Herkunft der Göttin und zugleich ihre Zugehörigkeit zu Rom. Die Festspiele, die nach dem Willen unserer Vorfahren vor dem Tempel der großen Mutter Kybele eingerichtet wurden, sind durch Herkommen und Bräuche besonders heilig, feierlich und weihevoll. Diese Spiele sind so heilig, dass sie aus den fernsten Ländern herbeigeholt wurden, um sich in dieser Stadt anzusiedeln. Auch der Oberpriester der großen Mutter, der Archigallus, ist zugleich ausländisch und römisch. Er trägt fremdartige Kleidung und feiert die orientalischen Riten seiner Göttin, aber sein offizieller Titel zeigt, dass er im Staatsdienst steht. Er ist Archigallus Populi Romani, der Archigallus des römischen Volkes. Man kann gleichzeitig Ausländer und Römer sein. Das ist eigentlich ein Widerspruch, aber die Römer nutzen dieses Spannungsfeld gewissermaßen als kulturelle Antriebsfeder. Sie erfinden eine Geschichte, die erklärt, warum es typisch römisch ist, Ausländer zu sein. Roms Herkunft ist, wie die aller antiken Reiche, in Mythen gehüllt. Der römische Gründungsmythos erzählt die Geschichte von den Zwillingen Romulus und Remus, die im Wald ausgesetzt und von einer freundlichen Wölfin gesäugt werden. Als junge Männer gründen sie eine neue Stadt. Was dann passiert, erzählt der griechische Autor Plutarch. Konrad Ziegler und Walter Wurmann haben seine Biografien großer Griechen und Römer für den Verlag De Gruyter übersetzt. Sobald die erste Stadtsiedlung geschaffen war, errichteten sie eine Zufluchtsstätte für Flüchtlinge, dem Asylgott geweiht, und sie nahmen alle auf. Sie lieferten keinen entlaufenen Sklaven seinem Herrn aus, keinen Schuldner seinem Gläubiger, keinen Totschläger an eine Behörde, sondern sie erklärten, dass sie das Asylrecht heilig hielten. Daher füllte die Stadt sich schnell mit Menschen. Wie in allen antiken Staaten gibt es auch in Rom reichlich Sklaven. Der Mensch, so verkünden zwar römische Juristen, ist frei geboren. Das bürgerliche Recht hält fest, dass Sklaven keine Personen sind, nicht hingegen das Naturrecht. Denn nach dem Naturrecht sind alle Menschen gleich. Aber gefangene Kriegsgegner können ganz legitim getötet oder versklavt werden. Das ist in der Antike fast überall so. Wer einmal zum Sklaven wird oder wer als Sklave auf die Welt kommt, bleibt es auch meistens. Nur selten werden Sklaven freigelassen. In der griechischen Welt bekommen solche Ex-Sklaven den Rechtsstatus eines Ausländers. Sie sind dann persönlich frei und genießen einen gewissen Rechtsschutz, aber Bürgerrechte bleiben ihnen versagt. Sie bleiben immer Außenseiter. Die Römer gehen hier wesentlich weiter, berichtet Konrad Fössing. Also die Strategie war, dass perspektivisch alles möglich war. Im konkreten Fall sehr wohl eben Einschränkungen gemacht wurden, aber die nicht zementiert waren, sondern bei weiterer Bewährung, wie auch immer, dann tatsächlich das Bürgerrecht ermöglicht wurde und dass ein Sklave, wenn er von einem Römer freigelassen wird, nicht in irgendeinen Zwischenzustand kommt, sondern tatsächlich römischer Bürger wird, mit abgestuften Rechten aber immerhin, das war in der Tat ziemlich einzigartig. Ein freigelassener Sklave in Rom wird kein Ausländer, sondern römischer Bürger. Auch das ist schon sehr früh so. Die Freilassung ist die Belohnung oder vielleicht besser die Anerkennung dafür, dass er sich um Rom verdient gemacht hat. Damit hat er auch das Bürgerrecht verdient. Er bekommt zu seinem Sklavennamen einen neuen römischen Namen, sodass sofort klar wird, der ist jetzt einer von uns. Der Freigelassene besitzt wie alle männlichen römischen Bürger das aktive Wahlrecht und er genießt Rechtsschutz. Nur zwei römische Bürgerrechte bleiben ihm versagt. Das passive Wahlrecht, er kann sich also nicht als Wahlkandidat aufstellen lassen, und das Recht, als Legionär zu kämpfen. Auch freigelassene Sklavinnen bekommen das Bürgerrecht und einen neuen römischen Namen. Wählen können sie nicht. Das kann keine Frau in Rom. Ihre Kinder sind römische Vollbürger mit allen Rechten und Pflichten. Manche von ihnen werden reich. Und ein paar werden sehr reich und sehr mächtig. Einige wenige schaffen sogar den Aufstieg nach ganz oben. Der Dichter Horaz zählt zum literarischen Zirkel um den ersten römischen Kaiser Augustus. Horaz ist der Sohn eines Freigelassenen. Seinem Aufstieg hat das nicht im Weg gestanden. Er schreibt: Ich, eines Freigelassenen Sohn mit magerem Erbteil, hab meine Federn über mein kleines Nest herausgestreckt. Natürlich hat Horaz seine Neider. Das geht vielen erfolgreichen Freigelassenen so. In der traditionsbewussten, konservativen römischen Gesellschaft ist Herkunft ganz wichtig. Freigelassene kommen aus dem Nichts. Sie haben keine Familie, keine Vorfahren. Das lässt man sie oft spüren. So geht es auch im Gedicht des Horaz ein wenig trotzig weiter. Was mir an Ahnen abgeht, das gibt mir an eigenem Wert. Und außerdem, mich haben die ersten Männer Roms, Feldherren und Politiker, geschätzt. Ganz einfach ist die Integration in die Gesellschaft also nicht. Aber sie ist möglich. Rom bietet Nichtrömern eine Aufstiegschance. Leistung wird belohnt. Zumindest potenziell kann jeder zum Römer werden. Das ist ganz ungewöhnlich und es stößt auch in Rom selbst nicht immer auf Gegenliebe. Die Politik, über die wir gerade reden, war lange Zeit, jedenfalls in der gesamten Zeit der Republik, nicht etwas, was man auf dem Marktplatz oder im Senat ausbreitete. Zum ersten Mal haben wir in den Quellen das in einer Rede des Kaisers Claudius. Der stellt sich im Senat hin und sagt: Liebe Senatoren, ihr mögt das zwar nicht, aber schaut mal auf unsere eigene Geschichte, so waren wir immer. Die Aufnahme verdienter Ausländer und sogar verdienter Ex-Sklaven in die Bürgergemeinschaft ist eine Sache. Noch einmal eine andere Sache ist es, wenn Roms kleine, erlauchte Adelskaste sich nach außen öffnen soll. Die Senatoren bilden die Spitze der römischen Gesellschaft. Über ihnen stehen nur noch die Götter und der Kaiser und selbst der muss sich mit ihnen gut stellen. Römische Senatoren sind stolz auf ihre edle Abkunft. Sie kennen ihren Stammbaum, die Namen und die großen Taten ihrer großen Ahnen. Kaiser Claudius, der in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus regiert, will durchsetzen, dass auch Adelige aus Gallien in den römischen Senat einziehen können. Der Geschichtsschreiber Tacitus hat die Rede des Kaisers in seinem Werk überliefert. Die Übersetzung von Andreas Schäfer ist im Magnus Verlag erschienen. Es ist mir nicht unbekannt, dass aus Etrurien, Lucanien und ganz Italien Senatoren berufen worden sind. Ja, endlich Italien sogar bis an die Alpen ausgedehnt wurde, damit nicht bloß einzelne Personen, nein, sogar ganze Länder und Völker unserem Namen einverleibt würden. Was anderes brachte den Spartanern und Athenern Verderben, so mächtig sie auch im Kriege waren, als dass sie die Besiegten als Ausländer von sich ausschlossen? Wohingegen der Begründer unseres Staates, Romulus, so mächtig in seiner Weisheit war, dass er mehrere Völker an einem Tage erst zu Feinden hatte und sie dann zu Bürgern machte. Aber Gallier, selbst aristokratische Gallier, sind ganz und gar nicht standesgemäß. Gallier tragen keine zivilisierte Toga, sondern, oh graus, Hosen. Gallier haben lange Haare und Bärte. Gallier sind Barbaren. Und die will der Kaiser Claudius nun in den Senat aufnehmen. Die Senatoren machen gute Miene zum bösen Spiel. Auch sie müssen sich mit dem Kaiser gut stellen. Aber nach dem Tod des Claudius macht eine boshafte Satire die Runde, in der auch die sozusagen ausländerfreundliche Politik des Kaisers aufs Korn genommen wird. Eine der Schicksalsgöttinnen überlegt, ob sie Claudius nicht noch leben lassen will. Ich würde ihm ja eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen, damit er den wenigen Leutchen, die noch übrig sind, auch noch das Bürgerrecht gibt. Claudius hat nämlich beschlossen, dass er alle Griechen, Gallier, Spanier und Britannier mit der römischen Toga bekleidet sehen wollte. Aber man sollte ja noch ein paar Ausländer übrig lassen, damit sie sich weiter fortpflanzen können. Woraus man natürlich sehen kann, das wurde so diskutiert. Und es gibt in Rom einen ganzen breiten Strom der Kritik daran, dass man in Rom tatsächlich alle Sprachen hörte, alle Hautfarben sah und gewissermaßen auf der Straße die seltsamsten Typen antraf. Schon im ersten Jahrhundert vor Christus ist Rom enorm angeschwollen. Aus der einstigen Kleinstadt ist eine Metropole geworden, in der um die Zeitenwende und im ersten nachchristlichen Jahrhundert knapp 1 Million Menschen leben. Rom ist nicht nur Hauptstadt eines Weltreichs, es ist selber zur Weltstadt geworden. Ein multikultureller, multiethnischer Schmelztiegel. Der Satiriker Juvenal lebt im ersten Jahrhundert nach Christus, eine knappe Generation nach dem Kaiser Claudius. Er beschwert sich über alles, über den Straßenverkehr, den Wein, die Frauen und darüber, dass alles nicht mehr so ist, wie es einst war. Natürlich beschwert sich Juvenal auch darüber, dass heutzutage in Rom alles voller Ausländer ist. Ihr Römer, ich ertrag sie nicht mehr, unsere vergriechischte Stadt. Aber wie viel von diesem Dreck kommt eigentlich aus Athen? Schon lange ergießt der syrische Orontes sich in den Tiber. Dabei hat er auch gleich seine Sprache, seine Gebräuche, seine fremdartige Musik und seine schrägen Instrumente mitgebracht. Dieser Kerl kommt vom hohen Sikion, jener vom Amidon, der aus Andros und der andere von Samos, Australis oder Alabanda. Und alle ziehen sie zum Esquilinhügel oder zum Viminal, um sich in die großen Häuser dort hineinzuschlängeln und am Ende selbst die Herrschaft zu führen. Vor noch nicht allzu langer Zeit gab es Historiker, die Juvenal und andere römische Pessimisten beim Wort genommen und postuliert haben, dass Offenheit Roms gegenüber seinen einst unterworfenen Völkern zu einer überfremdeten Stadt geführt haben. Heute steht man diesen Werken mit etwas mehr Abstand gegenüber. Nicht zuletzt, weil das Klagen über Missstände eine traditionelle Kulturform in der Stadt Rom darstellt, wie der Althistoriker Konrad Fössing erklärt. Außerdem gab es in den anderen Städten, nehmen wir als Beispiel Antiochia oder Karthago, Großstädte, auch nach heutigen Maßstäben, da wäre es durchaus möglich gewesen, ähnliche Klagegesänge auf eine multikulturelle Gesellschaft anzustimmen. Aber in diesen Städten scheint es gar nicht diese Tradition gegeben zu haben. Längst ist mit Rom nicht mehr nur eine Stadt gemeint, sondern ein Weltreich. Rom reicht von Spanien im Westen bis nach Syrien im Osten, von Ägypten bis an die schottische Grenze. Alexandria und London, Beirut und Köln, Marseille und Athen, sie alle sind römische Städte geworden. Im Jahr 212 zieht Kaiser Caracalla daraus die logische Konsequenz: Er verleiht an alle freien Bewohner des Römischen Reichs das römische Bürgerrecht. Die ganze Welt, so muss es den Zeitgenossen damals erschienen sein, ist nun römisch geworden. Natürlich ist das nicht immer ein freiwilliger Prozess gewesen. Meist hat am Anfang des Kontakts mit Rom die Armee gestanden. Rom ist eine Kampfmaschine, die alles niedermacht, was ihr in den Weg kommt. Aber die Armee ist auch ein hochgradig effektives Integrationswerkzeug, meint Konrad Fössing. Es gab ja nicht nur die Legionäre, das waren bis ins 3. Jahrhundert Bürger, sondern es gab auch die Hilfstruppen. Die konnten unter Umständen, wenn sie ihren Dienst begannen, noch nicht mal Latein. Aber wenn sie dann ihre 25 Jahre als Hilfstruppensoldat rum hatten, dann hatten sie, denn natürlich war die Kommandosprache Latein und alles, was die Armee verlautbarte, war Latein, dann konnten sie jedenfalls rudimentär diese Sprache. Und das waren nicht geringe Zahlen, von denen wir da reden, die Legionen und die Hilfstruppen waren ungefähr in derselben Stärke, grob zwischen 300.000 und 400.000 Soldaten insgesamt. In der römischen Armee dienen Äthiopier und Germanen, Syrer und Makedonen, Italiker und Berber. Sie werden nach und nach zu Römern. Ein paar romanisierte Offiziere steigen sogar zu höchsten Ehren auf und werden Kaiser. Es kann nicht nur jeder Römer werden, es kann sogar, jedenfalls potenziell, jeder römischer Kaiser werden. Mit ganz viel Glück. Das gilt natürlich nicht für die Mehrheit. Aber Rom ist erfolgreich. Es ist reich. Es ist attraktiv. Viele wollen Römer werden. Vindolanda ist ein römisches Militärlager in Britannien. Es liegt am Hadrianswall, an der wilden Außengrenze des Imperiums. Weit, weit weg von der glanzvollen Hauptstadt. Aber auch Vindolanda ist Rom. Hier haben Archäologen vor ein paar Jahren einen Brief gefunden, der heute im British Museum in London ausgestellt ist. Claudia Severa sendet Grüße an ihre Freundin Sulpicia Lepidina, Ehefrau des Flavius Cerialis. 3 Tage vor den Iden des September, Schwester, zu meinem Geburtstag, bitte ich dich wärmstens zu uns, damit mir durch deine Anwesenheit der Tag noch schöner wird. Eine Geburtstagsfeier 3 Tage vor den Iden des Septembers ist eine sehr römische Angelegenheit. Auch die Namen Claudia Severa, Sulpicia Lepidina sind sehr römisch. Doch das Latein, das Claudia Severa schreibt, ist nicht ganz römisch. Ihre Muttersprache ist es vermutlich nicht. Wir wissen nicht, woher sie ursprünglich stammt, ebenso wenig, wie wir die Herkunft ihrer Freundin Sulpicia Lepidina kennen. Beide empfinden sich offenbar als römisch. Oder vielleicht römisch-germanisch oder römisch-ägyptisch oder römisch-dalmatisch. Und damit sind sie ein Teil der römischen Erfolgsgeschichte. Grüße mir deinen Cerialis. Mein Aelius lässt dir und deinen Söhnen Grüße ausrichten. Wie multikulturell war Rom? Imogen Ria Herath hat erzählt, wie Roms Größe auch verbunden war mit seiner Weltoffenheit. Ein Radio-Wissen-Podcast aus der Geschichte. Es sprachen Dieter Schupp, Christiane Blumhoff und Rainer Buck. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Martin Trauner. Redaktion Thomas Morawetz.